du bestimmt schon selber mitgekriegt. Und ich möchte zwei Sachen gegenüberstellen. Einmal ist es eine vollkommen normale Erscheinung, dass sich Menschen zusammenfinden, ganz abgesehen von der Theologie, dass sich Menschen zusammenfinden, um gesellschaftlich gleiche Interessen zu vertreten. Wenn man jetzt eine Gemeinde vollkommen enttheologisiert oder entchristlich oder wie auch immer, dann ist es das nächste Mal Verein. Da haben wir ja oft dann die Parallelstruktur des normalen Vereins, der neben der Gemeindestruktur läuft. Und das ist die eine Seite. Die andere Seite, und das ist wahrscheinlich für uns das Wichtigste, ist die geistliche Versammlung. Ist ja Versammlung derer, die zu Jesus gehören, ist eine Versammlung derer, die ein neues Leben anfangen haben, ist es eine Versammlung derer, die gemeinsam auf Jesus gucken. Gesellschaftliche Struktur, geistliche Struktur. Und beide Aspekte sind wichtig. Du kannst nicht für dich allein Gemeinde sein. Und wenn du Jesus noch so gut kennst, du kannst für dich nicht allein Gemeinde sein. Bist du nicht. Und wenn eine Gemeinde oder eine Gruppe mit 50 Leuten sich zusammenschließt, aber diese ganze theologische Sache ausblendet, ja, dann ist halt eben das Interessenverein, aber keine Gemeinde. Beides gehört unheimlich zusammen. Entweder ist es dann eine Partei oder wie auch immer, wenn das Geistliche fehlt. Und eine rein geistige Versammlung macht euch zu Esoterikern. Esoteriker nicht in dem Sinn, wie man es heute kennt, mit Steinchen und Schüsselchen und Mittelchen so, sondern Esoteriker sind immer eigentlich die, die herausgehoben sind, die über allen Dingen schweben. Das ist eigentlich die eigentliche Bezeichnung von Esoterik. Ja. Und ich möchte euch über Gemeinde im Ganzen sprechen. Und diesen Weg mit euch gehen und einmal zu gucken, hinzuhören, was ist denn letztendlich wirklich eine christliche Gemeinde? Wie baut sie sich auf? Und wie kann eine Jesus-Free-Gemeinde sich entwickeln, dass sie das ist, was Menschen attraktiv erscheint? Wie kriegt der Jesus-Free-Gemeinde es hin, dass Leute sich das angucken und sagen, ja, yeah, das ist genau das, was ich gesucht habe. Die kennen vielleicht die katholische Kirche, die kennen die Landeskirche, die kennen andere Freikirchen, aber sie sagen, ja, yeah, Jesus-Free, das ist mein Ding. Wie kriegen wir das hin? Wie kann das ausschauen? Die Struktur ist relativ einfach, ich mache drei große Punkte und die drei großen Punkte unterteile ich immer in vier Unterpunkte. Der erste große Punkt wäre Struktur. Struktur einer Gemeinde. Da sind wir ganz voll in diesem gesellschaftlichen drin. Noch haben wir die Theologie vollkommen draußen gelassen. Struktur. Der zweite große Punkt wird das Wesen einer Gemeinde sein. Da will ich mit euch arbeiten. Da kommen dann aber griechische Worte. Ich hoffe, das verwirrt euch nicht, aber ich werde es übersetzen. Und der dritte große Teil wird Bilder, biblische Bilder sein, was ist Gemeinde, wie schaut Kirche aus, wie schaut es aus, was wir leben. Okay? Steigen wir ein mit Struktur, Kapitel 1. Und dieses Kapitel unterteile ich Leitung, Bereiche, Veranstaltungen und Öffentlichkeit. Das sind so die vier Stichpunkte, die mir einfielen, als ich über Struktur nachgedacht habe. Leitung, die einzelnen Bereiche, Veranstaltungen und Öffentlichkeit. Jeder Verein, jede Partei hat eine Leitung, hat einzelne Bereiche, hat Veranstaltungen und hat eine Öffentlichkeit. So auch eine Gemeinde, definitiv. Punkt 1, die Leitung. Bleiben wir aufstehen auf dem Hocker. Leitung in einer Gemeinde hat auch wiederum sehr viele Aspekte und jetzt bitte noch einmal ganz besonders, gerade mit eurem Konflikt, der war und was gelaufen ist hier in Darmstadt, lasst das mal einfach mal ganz nüchtern hinhören, was Sache ist. Weil Leitung letztendlich um die Frage der Autorität geht. Was ist Autorität? Und dann auch darum, was ist Gehorsam? Weil eine Autorität braucht ja einen Gegenstand. Autorität ist nur Autorität, wenn ihr Gehorsam geschuldet wird. Autorität funktioniert nur dann, wenn auf diese Autorität Wert gelegt wird, wenn man ihr gehorcht, wenn man sie akzeptiert. Und in der Leitung geht immer um Autorität. Autorität kann sich natürlich ganz verschieden ausprägen. Das kann eine geistliche Autorität sein, dass jemand ganz besonders begabt ist, indem wir leitet, indem wir spricht, indem wir predigt, indem wir Intellekt. Es kann ja intellektuelle Leitung Autorität sein, dass jemand besonders gescheit ist und Zusammenhänge erkennt und also wie der Papst zum Beispiel, der ist eine intellektuelle Autorität, er ist so von seiner Persönlichkeit eher ein wenig verklemmt, aber er ist ein Superbrain, ja, und deswegen erkennt ihn die Welt als Autorität an. Es gibt eine gewalttätige Autorität, dass jemand seine Autorität mit Gewalt durchsetzt, sei es verbal oder auch wirklich physisch. Autorität ist auf jeden Fall das, was an der Spitze steht. Jetzt bei einer Gemeinde oder bei einem Verein ist es doch so, wie legitimiert sich denn Autorität? Wo kommt sie denn her? Kommt irgendwann jemand, eine Einzelperson oder eine Gruppe von Personen und sagt, hey, wir sind die Chefin. Wir sagen euch, wo es lang geht. Kann sich jemand selbst Autorität nehmen über andere Gruppen? Schafft es nicht. Vereinigt. Im Verein nicht. Genau. Da wird er gewählt. In der Gemeinde ist es doch in der Regel auch so, dass da jemand autorisiert wird. Und jetzt stellt sich die Frage, und das ist für mich ganz wichtig und hört aber genau hin. Wer, und da sind wir jetzt in der Gemeinde, wer ist in einer Gemeinde der Autoritätsträger? Ist es die Gemeinde als Ganzes, also ihr als Jesus Fix Darmstadt, und ihr wählt aus eurer Mitte einen oder eine, deren ihr eure Autorität, die ihr habt, delegiert. Jetzt sagt, okay, du gehörst zu uns, aber wir übertragen dir die Autorität, die ganze Gemeinde hat. Das ist das eine Modell. Das andere Modell wäre, dass ein paar bestimmte Leute aus der Gemeinde einen benennen, oder eine benennen, ist egal, und den wiederum zu jemand anderes bringen, der ihm dann Autorität zuspricht. Also, der Knackpunkt ist, ist Autorität in der Gemeinde oder kommt Autorität von außen? Klar? Schwierig war, aber ist klar. Ja, okay. Wenn die Autorität von innen kommt, aus der Gemeinde heraus, und ihr jemand, und im Verein ist es ja so, da jemand delegiert wird, der die Autorität ausübt, ist er jederzeit absetzbar. Wenn er diese Autorität nicht missbraucht. Und dann die Gesetze oder Satzungen so verändert, dass er nicht mehr absetzbar wäre. Bei dem anderen Modell, dass man jemand hinführt zu einer noch größeren Autorität, so einer ist nicht mehr absetzbar. Weil er immer sagt, ich stehe da und Gott hat mich eingesetzt meinetwegen, von Gottes Gnaden, Gemeindeleiter, so jemand ist nicht ansetzbar, so jemand ist nicht absetzbar. Und wenn man das dann trotzdem versucht, dann eskaliert. Also, wo kommt Autorität her? Hast du lang freigesprochen, dann haben wir noch was. Letztlich ist es immer so, dass es so eine gibt, Autorität hat und der leitet. Das ist so. Ich beantworte die Frage noch nicht einmal, ob jetzt aus der Gemeinde oder überhalb der Gemeinde. Jetzt öffentlich zu sagen, dass wir als Gemeinde, dass ihr als Gemeinde die Gemeinde als Team leitet, hört sich zwar ganz nett an, funktioniert aber meistens nie. Es gibt in einem Team immer einen, der das Sagen letztendlich hat. Und dann ist die Frage, ob der Rest des Teams ihm das zugesteht oder dagegen rebelliert. Das wäre jetzt aus psychologischen Gründen, das würde zu lang dauern, das zu erklären, aber es gibt eigentlich immer einen. Und das ist leider zu idealistisch gedacht und schön wäre es, wenn es wirklich funktioniert, aber es tut nicht, dass es da wirklich ein absolut gleichberechtigtes Team gibt. Aber meistens gibt es das wirklich nicht. Es ist einer, der sich herauskristallisiert, der dann die Leitung hat. Es gibt, und das nur nebenbei, weil wir noch beim Säkularen sind, also beim Nichtgeistigen, Cicero, dieser Staatsphilosoph damals im Römischen Reich, war gar nicht blöd. Der Typ war ziemlich cool. Weil er sich echt Gedanken gemacht hat, wie funktionieren Gesellschaften. Und er sagt, die Demokratie ist die schlechteste Staatsform, die wir kennen, aber es gibt keine bessere. In Klammern, dieser Satz ist in diesem Fragebogen, der in Baden-Württemberg gerade zu wählen steckt, mit den Ausländern auch drin und die Medien drängen sich darüber auf, aber keiner weiß, dass er von Cicero ist. Klammer zu. Die Demokratie ist die schlechteste Staatsform, die wir haben, aber es gibt keine bessere. Cicero sagt, es wäre der absolute Idealfall, wenn wir es schaffen würden, dass ein Weiser, und er sagt, ein Weiser hat jemand, der immer abwägt, sich andere Meinungen anhört, der seine eigene Autorität und sein eigenes Leben ständig in Frage stellt, aber dieser weise Mann den Staat regiert. Das wäre die idealste Staatsform. Aber sie funktioniert deshalb nicht, weil sie innerhalb weniger Monate oder Jahre zur Tyrannei umbricht. Weil der Mensch einfach so ist, dass er nach Macht geht. Und wenn ihm Macht gegeben wird, dann missbraucht es. Von daher kommt es zum Schluss, Demokratie ist die schlechteste, aber wir haben keine bessere. Und innerhalb dieses sogenannten demokratischen Funktionierens kristallisiert sich immer einer raus, oder einer raus, die das Sagen hat. Auch in einer ganz kleinen Gruppe. es gibt immer Gefälle. Und ja, gut, das Thema, was im Zusammenhang mit Leitung noch anzusprechen ist, ist dann eben das Thema Gehorsam. Was bitte ist Gehorsam? Und das ist zunächst für mich ein Thema, was zutiefst geistlich ist. Weil Gehorsam ein Begriff ist, den ich nur in der Bibel als wirklich so gefüllt erlebe, wie ich ihn auch verstanden habe und wissen möchte. Kadavergehorsam, wie wir ihn in Deutschland in der Zeit des Nationalsozialismus erlebt haben, den meine ich nicht. Gehorsam bedeutet zu sagen, ich schalte mein Denken nicht aus, aber ich akzeptiere, dass vor mir oder neben mir oder über mir einer steht, der die Richtung angibt. Und vielleicht sehe ich es auch anders. Und vielleicht denke ich auch anders. Aber ich respektiere diese Entscheidung. Gut, wäre jetzt fragen, wie kriege ich das hin, gehorsam zu sein, ohne da jemanden Kadavergehorsam zu leisten? Das sind für mich das beste Beispiel die Mönche. Ein junger Mönch, wenn ins Kloster eintritt, hielt er sich vor seinem Abt hin und verspricht ihm, ich schwöre dir Gehorsam, dir und deinen rechtmäßigen Nachfolgern in allen Dingen, die du sagst. Jetzt kann aber nicht der Abt hergehen und sagen, ab morgen trägst du einen rosa Habit, weil er halt Bock drauf hat. Sondern Kutte. Habit ist die Kutte. Ja? Ach so. Genau. Dagegen wird sich der Mönch wehren, weil er sagt, das ist ja Blödsinn, warum soll ich das tun? Die haben einen normalen Spatzen an. Der Abt ist nicht befähigt dazu, willkürlich zu argumentieren oder willkürlich zu agieren. Überhaupt nicht. Sondern die Autorität, die er ausübt, ist ja auch nur eine geliehene Autorität. Und er repräsentiert Gottes Entscheidung. Und diese Entscheidung ist der Mönch gehorsam. Und er kann immer an der Schrift prüfen, bin ich gehorsam schuldig oder bin ich nicht. Und das war Luthers Problem damals in der Reformationszeit. Er hat sich ja gegen Papst und Kaiser aufgelehnt. Der Papst hat auch seinen Gehorsam rekrutiert und gesagt, du bist ein Mönch meiner Kirche, du hast mir Gehorsam zu leisten. Luther hat gesagt, nur, wenn ihr mich anhand der Schrift und der Väter widerlegt, werde ich Gehorsam leisten. Das konnten sie nicht, weil er in dem Fall recht hatte. Also hat er den Gehorsam verweigert. Ja? Also Gehorsam ist extrem wichtig und für mich ist Gehorsam einer der geistlichen Grundsätze, die momentan am allermeisten vernachlässigt werden, aber die so sau wichtig sind, dass wir lernen müssen, neu zu begreifen, was heißt das Gehorsam. Schaut euch Jesus an. Schaut euch Jesus an. Gott sagt zu ihm, ich möchte, dass du ans Kreuz gehst. Ich will, dass du diese Welt mit deinem Sterben erlöst. Was macht er? Er hätte ja gehen können. Er hätte ja jederzeit gesagt, nee, ich habe keinen Bock darauf. Und in Gethsemane betet er, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Weil er wusste, es muss sein. Und ihr habt alle die Versuchung, nicht die Versuchung, sondern The Passion. Ein Freundchen. The Passion gesehen. Da gibt es auch diese Szene ganz am Anfang, wo Jesus im Garten Gethsemane weint, betet und ja sagt, diesen Kelch will ich nicht trinken. Und die Schlange kommt. Du musst das nicht tun. Sagt er, du musst das nicht tun. Kein Mensch kann die Sünden der ganzen Welt tragen. Er ist nicht gehorcht. Er gehorcht nicht, sondern er gehorcht Gott. Ja? Und zertritt der Schlange den Kopf. Egal. So, dieses, weil er weiß, es muss sein, weil er weiß, es ist richtig. Und wenn ihr in euer Herz guckt und in euer Innerstes, wisst ihr eigentlich genau, was gehorsam ist. Und ihr könnt da, weil ihr Christus kennt, weil ihr Jesus kennt, weil ihr Christen seid, ihr könnt da 100%, da würden wir sicher definitiv unterscheiden, was ist Rebellion und was ist Gehorsam. Wo bin ich gesund gehorsam und wo rebelliere ich einfach? Wo geht mir mein Leiter auf den Sack und nervt mich? Und wo hat er einfach recht, aber ich will sie nicht zugestimmt? Ihr könnt das unterscheiden, das weiß ich. Das können wir nämlich alle. Wenn der Gemeindeleiter oder die Ältesten Bullshit bauen, wenn sie definitiv Sachen lehren, ein Leben führen, was nicht mit dem übereinstimmt, was die Bibel lehrt, was wir aus unserem gesunden Verstand oder aus der Beziehung, die wir mit Jesus haben, erkennen, dass es einfach falsch ist, dann haben wir das Recht, als mündige Christen den Gehorsam zu verweisen. Und wenn es dann passiert, dass der Eckkreis oder die Gemeindeleitung oder wer auch immer das Sagen hat in der Gemeinde, auftritt und sagt, Gott hat mir aber gesagt das, dann ist es zunächst einmal natürlich relativ heftig, weil widerlegt man sowas. Ja, das habe ich in meiner Gemeinde erlebt, da war ich Leiter. Ich bin zwar nicht so aufgetreten, davor wurde ich bewahrt, sozusagen, weil ich ziemlich derbe Propheten hatte, die halt immer zack, mir gleich das an der Sache ist. Und dieses Spielchen zwischen Gemeindeleitung meiner Person und dem Propheten hat sich dann letztlich in so einem Machtkampf ausgewachsen. Bis dann der eine von den Propheten zu mir kam, Nobby, Gott hat mir gesagt, das. Ja. Und dann, selbst wenn auch die Gemeindeleitung die Aufgabe hat, dieses prophetische Reden zu prüfen, ist doch meine Autorität vollkommen untergraben. Weil wenn er auf Gott rekrutiert und sagt, Gott hat mir gesagt das, dann bin ich ausgehebelt. Wie soll ich dagegen argumentieren? Ich kann im höchsten anfangen, den Geist abzusprechen und kann sagen, du hörst der Gott gar nicht, das kommt aus dir, das hast du dir ausgedacht, du willst mir nur eins auswischen oder wie auch immer. Und da kam es dann zum Zopf. Und das ist deswegen immer vor, wenn euch jemand begegnet und sagt, Gott hat mir gesagt das, und ihr merkt, nee, es passt nicht, das ist nicht richtig, das stimmt nicht, das fühlt sich scheiße an, das ist irgendwie in meinem Herzen, na, überhaupt nicht, auf keinen Fall, dann sagt es nein. Haben wir das Recht dazu, nein zu sagen. Denn, und das ist das Entscheidende, genau hier steht, denn Gottes Autorität, Gottes Gehorsamsforderung an uns ist niemals eine, die uns in die Knie zwingt. Nie. Und wenn Menschen aber Autorität so ausüben, dass sie uns in die Knie zwingen, dann können wir davon ausgehen, dass sie nicht von Gott ist. Gehorsam ist ja vielleicht, das ist dann das Letzte zu dem Thema Leitung, Gehorsam ist vielleicht das gerade in unserer Jesus Freak Bewegung, was ein ganz schwieriges Thema ist. Ja? Eher so die Linken, eher so, das ist was recht, aber die Linken. eher so die Linken. Eher so wegen die Revolution und so dieses Punkige und so weiter. Das hat ja eigentlich erst einmal nichts mit Devot zu tun und nichts mit Gehorsam zu tun, sondern eher das Gegenteil. Wir hauen auf die Kacke und machen Lärm. Und wir wehren uns. Und umso spannender finde ich, glauben wir als Jesus Freak, dass wir daran neu zu begreifen, was ist Gehorsam. Was ist Gehorsam? Bitte versteht mich keiner hier falsch. Also ich glaube, ich müsste jetzt alles, was die Oberen sagen, tun und so weiter. Nein, ihr habt mich, glaube ich, nicht verstanden. Unterscheidet in eurem Herzen. Wo will ich Gehorsam sein? Und lasst euch vom Herrn selber zeigen, was es heißt, Gehorsam zu sein. Ich habe da auch ein paar Sachen jetzt erlebt, aber das ist zu erzählen, das ist zu lang dauern. Also gerade mit Mönchen, wo ich erlebt habe, wie die ihrem Abt oder einem Prior gegenüber Gehorsam geschuldet haben. Toller Wetter. Also ein Respekt. Das hat Auswirkungen auf jeden Fall. Aber andererseits führt es dazu, dass der Abt oder halt der Leitende Autorität in dem Wissen ausführt, dass er diese Auctoritas, das lateinische Wort, diese Bevollmächtigung nicht aus sich selber, sondern von Gott her hat. Das müsste letztendlich sehr demütig machen. Und lässt Hochmut keinen Platz. Okay. Soweit zur Leitung. Fragen dazu? Oder gehen wir später mal hin. Der zweite Punkt innerhalb des Rahmens, innerhalb des Kapitels Struktur, das erste Wort Leitung, das zweite wird Bereiche sein. Im Verein gibt es Bereiche, in der Gemeinde gibt es Bereiche. Und das hat ja letztendlich auch schon wieder was mit Leitung zu tun. Wenn man sich einen Bereich aneignet oder einen Bereich übertragen kriegt von der Gemeindeleitung, dann ist man für einen bestimmten Ort innerhalb der Gemeinde zuständig. Und wir haben es im Großen, nämlich dass wir auf JTI-Ebene den E-Kreis als Leitung haben und dann die vielen Bereiche. Ich bin jetzt der Bereichsleiter für den Bereich Seelsorge. Das ist mein Bereich, für den bin ich verantwortlich. Diesen Bereich leite ich auch, also ich übe auch Leitung aus, ganz klar. Und so wie es im Großen läuft, sollte es ideellerweise in der Gemeinde laufen. Es gibt Ältesten-Team oder Pastor oder wie auch immer, wie das bei euch strukturiert ist, kann ja unterschiedlich sein, und verschiedene Bereichsleiter. Und diese Bereiche sind deshalb so wichtig, weil sie, und da hängt das ganze Thema zusammen, wo wir sind, das widerspiegeln, was Gemeinde letztendlich ist. Gemeinde ist keine Ein-Mann-Show oder keine Vier-Mann-Show, wenn der Ehekreis aus vier Leuten besteht. Und das erlebe ich in meinem Beruf gerade besonders krass, also jetzt im Moment gerade nicht, aber wie ich in der Gemeinde war, als Pfarrer einer großen landeskirchlichen Gemeinde mit 2500 Gemeindegliedern, bist du der Kasper für alles. Und es gab einmal im Monat bei einem Gottesdienst, da habe ich alles gemacht. Da habe ich gemetert, also das heißt die Glocken eingeschaltet, die Kerzen angezündet, den Altar hergerichtet, die Klangbücher ausgeteilt. Ich habe Orgel gespielt, weil ich Orgel spielen kann, weil kein Organist da war und die Orgel stand gleich über dem Altar vorne. Und ich habe gepredigt. Ja? Einfach aus Ermangelung, weil niemand anderes da war. Punkt. Es saßen ein paar Omas da, die sich da, das war halt im Krankenhaus der Gottesdienst und die Leute aus dem Krankenzimmer, die sich da hingeschleppt haben. Von denen konnte ich jetzt schlecht erwarten, dass die eine sich hinsetzt und Orgel spielt. Gut, geht nicht. Aber das ist so das, was man in der Landeskirche oder in der katholischen Kirche ganz oft erlebt. Das ist, du bist doch der Pfarrer, du musst das doch alles machen. Und wir Freaks neigen manchmal dazu. Ich kenne manche Gemeinden, da läuft es genauso. Der Pastor, der Leiter, er macht alles. Der ist für die Seelsorge zuständig, der ist für den Lobpreis zuständig, der ist dafür zuständig, dass eine anständige Predigt gehalten wird, der ist zuständig, dass die Räume sauber sind, er ist zuständig, dass genug Kohle da ist, er ist für alles zuständig. Und es ist ein zweiseitiges Problem, nämlich einmal ein Problem dieser Persönlichkeit und nämlich ein Problem der Gemeinde. Es gibt so Persönlichkeiten als Leiter, die das alles an sich reißen. Es gibt so Leute, die sagen, ich will überall meine Finger drin haben. Die Gemeinde funktioniert dann nur, wenn ich als Gemeindeleiter alles kontrolliere. Gibt es so Leute? Andererseits ist es für die Gemeinde dann so, der hat das vorher so machen. Und die Gemeinde hat dann oft so, ist es Angst, ich traue mich nicht, ich schaffe das nicht, ich kann keinen Bereich übernehmen. Ist es Bequemlichkeit? Ich habe einfach keinen Bock drauf. Oder ist es so dieses, die Scheu vor Verantwortung. Wenn ich da einen Bereich übernehme, dann bin ich dem auch verantwortlich gegenüber. Und das macht mir gern, ungern. Machen ganz viele Leute ungern. Von daher ist es gerade mit dieser Bereicharbeit so wichtig, weil ich denke, das ist genau das Bild, was Paulus, und da kommen wir später noch drauf, mit seinem Bild meint, ein Leib und viele Glieder. Eine Gemeinde und die verschiedenen Leute bringen einander das eine in die Gemeinde, was wichtig ist, sie bereichern einander, sie dienen einander, sie sind füreinander da. Jetzt, wenn ihr mich fragt, was es für Bereiche in einer Gemeinde unbedingt braucht und welche eher so zweitrangig sind, dann denke ich, dass es vier Bereiche, und das hängt da mit dem zweiten Punkt zusammen, nachher vier Bereiche auf jeden Fall braucht. Vier Bereiche muss es auf jeden Fall haben. Das eine ist natürlich der Leitungsbereich, dann sind es eigentlich fünf, weil der Leitungsbereich der eigene sind. Aber es braucht auf jeden Fall einen Bereich, der sich um den Lobpreis kümmert. Es braucht Leute, die sich dafür zuständig fühlen, dass es im Gottesdienst anständige Musik gibt. Und wenn ihr euch nur mit einer Gitarre hinhaut, es braucht jemand, der sich dafür verantwortlich zeigt. Es braucht auf jeden Fall einen Bereich, der sich darum kümmert, dass das Äußere stimmt. Warum das so ist, komme ich gleich noch drauf. Dass man sich hier wohlfühlt. Dass man nicht friert. dass genug Essen da ist oder Getränke da sind. Ja, so ungefähr. Aber dass es möglich ist, hier in diesem Raum Gemeinschaft zu haben. Dass man sich hier einfach wohlfühlt. Ja, Bereich Logistik, meine ich, wir nennen es so. Ja. Dann bin ich jetzt davon überzeugt, dass es einen Bereich braucht, der so jetzt im weitesten Begriff Seelsorge macht. Es ist nicht, weil ich der Seelsorgeleiter bin, sondern einfach, weil ich erlebe, dass eine Gemeinde, die sich nicht um die kümmert, die am ärgsten dran sind, nicht vorwärts kommt. Weil die Gemeinde spaltet sich. So preschen die voraus, die alle fünf beieinander haben, und die, die große Verletzungen mit sich rumtragen, die hecheln hinterher und fallen irgendwann weg. Und die Gemeinde muss es schaffen, dass sie die mitnimmt. Und ich sage einen knallharten Satz, der Gemeinde ist immer nur so weit, wie ihr Schwächstes geht. Was nützt euch ein Leiter, der vorprescht und Visionen hat und die Welt einreißen möchte, aber über drei, vier, keine Ahnung, jetzt nicht mehr super gehabt, zwei, drei, vier missbrauchte Leute oder keine Ahnung, was es gibt, oder Drogenabhängige oder so, die nicht vorwärts kommen. Und da vorne ist der Leiter und da hinten kämpfen die anderen rum und fühlen sich alleingelassen. Das bringt nicht weiter, das zerreißt die Gemeinde. Schwäche des Seelsorgers wichtig. Also, Leitung ist ein eigenes Ding, Lobpreis, Logistik, schöner Begriff eigentlich, Seelsorge. Und an anständigen, coolen, und es gibt eigentlich in jeder Gemeinde so einen Bereich, der dafür zuständig ist, dass anständig gepredigt wird. Dass ihr als Gemeinde Futter kriegt. Dass es sich lohnt, in Gottesdienst zu kommen. Nicht bloß, weil die Predigt so hervorragend ist, sondern dass ihr Bock habt, okay, heute erfahre ich was Neues, heute höre ich was Neues, heute höre ich was vom Herrn, heute erlebe ich was Neues. Ja. Das sind so die vier Grundbereiche, die ich sehe. Mag sein, dass das andere vielleicht ein wenig anders deuten würden und das vielleicht anders belegen würden, aber das ist meine Meinung. Ja, das würde ich nicht zum Gesetz, aber das ist Gottes Gesetz. Und im Laufe der Zeit werden sich dann noch Bereiche entwickeln, die sehr, sehr geil sind. Im Kunstbereich, wie es in Nürnberg zum Beispiel läuft. Ja, sehr geil. Ist aber jetzt nicht unbedingt notwendig dafür, dass eine Gemeinde funktioniert. Und so. Was gibt es noch für tolle Bereiche? Coffee-Zelt. Keine Ahnung. Könnt ihr euch selber auslesen. Das ist unsere Logistik, das ist ein Wohlfühl. Genau, das ist eigentlich Logistik. Ja, stimmt. Vielleicht ist das gerade, ihr wisst, was ich meine, okay? Das sind vier Bereiche, das ist nicht so viel. Es ist nicht so, dass ihr jetzt meint, wir müssten am Bauchtanz-Workshop haben. Und jemand dafür, dass wir am Sportbereich haben oder so. Sondern wirklich diese vier Grundbereiche, und da hat man schon viel geschafft. Und sie sollten voneinander gekoppelt sein. Es ist nicht unbedingt notwendig, dass der Predigt unbedingt eine Seelsorge macht. Natürlich geht beides zusammen, ihr erlebt es gerade an mir, aber muss nicht. Okay, soweit. Der Bereich Bereiche oder das Kapitel Bereiche. Veranstaltungen. Veranstaltungen. Jeder Verein, jede Partei macht Veranstaltungen, ganz logisch. Der Gemeinderat trifft sich einmal im Monat zur Gemeinderatssitzung. Der Fußballverein trifft sich einmal im Jahr zur Jahreshauptversammlung und einmal die Woche oder zweimal die Woche zum Fußballtraining. Veranstaltungen. Und wir haben es ein wenig übernommen, so habe ich den Eindruck, von den lieben freikirchlichen Geschwistern, die so ein wenig am Abdümpeln sind, dass sich unser ganzes Engagement für Veranstaltungen auf dem Sonntagabend oder Sonntagnachmittag oder Sonntagfrüh, wann auch immer, hauptsächlich beschränkt. Aber Gemeindewachstum, und da bin ich mit Dagi einer Meinung, Gemeindewachstum ist nicht Gottesdienstwachstum. Und ich habe das einmal gemacht, so einmal mit meiner Landeskirche, war immer so stolz, dass wenn ich gepredigt habe, war die Kirche relativ gut gefüllt, mehr als bei meinem Chef. Und wenn ich immer leicht war, wenn in der zweiten Reihe steht, ist immer der bessere Platz, weil vor einem noch einer steht, dann kann man sich verstecken. Der ist schuld. Und ich habe aber bemerkt, hey, nein, es geht nicht darum, dass ich mir meine Fans anziehe, sondern es geht darum, dass die Gemeinde wächst und die Leute Jesus kennenlernen. Von daher ist Gemeindewachstum niemals in allererster Linie Gottesdienstwachstum. Das ergibt sich dann natürlich. Aber wir haben den Fehler gemacht und machen ihn immer wieder, dass wir die Wertigkeit und die Erfolgskurve einer Gemeinde daran messen, wie viele Leute zum Gottesdienst kommen. Deswegen bin ich ja gegen diese Mega-Churches da in Amiland so. Das folgt mir nicht. Das ist mir zuwider. Das ist so, die messen ihre Rechtgläubigkeit daran, wie viele Leute zum Gottesdienst kommen. Gut, mag mir einer dann widerlegen, in der Bibel war doch Adam, die 3000 Leute auf Anhieb bekehrt. Ja gut, und das war Paulus und Petrus. Ja. Also das waren andere Gegebenheiten, das war was anderes. Also das sehe das nicht so. Und das war eine andere Theologie, glaube ich, die die vertreten haben. Okay, aber das wird zu weit gehen. Veranstaltungen. Veranstaltungen beziehen sich auf alles. Und ich denke, dass es da so ganz viele Möglichkeiten gibt für eine Gemeinde, für einen Verein, innerhalb einer gesellschaftlichen Struktur Dinge herauszufinden. Und eine gesellschaftliche Struktur, was auch eine Gemeinde ist, funktioniert dadurch, dass man sich begegnet, dass man sich trifft, dass man einmal ans Trinken geht, vielleicht mit dem, wie heißt das? Mario. Oder dass man mal ins Kino geht, Oder ihr wisst doch was, ja, so normale Sachen, das begegnet sich, dass man einen Hauskreis hat. Dass man, ach, lasst eure Gedanken spielen, habt Bock drauf, entwickelt neue Sachen. Und ich glaube, wir fixen noch, dass ihr sehr spontan und sehr innovativ so Sachen angeht. Wenn aber Veranstaltungen gemacht werden, dann ist es so, dass es wichtig ist, dass die, die stattfinden, auch wirklich gut sind. Dann lieber was canceln und streichen, weil man sich überarbeitet mit der Anzahl derer, die stattfinden und sich meinetwegen auf den Hauskreis konzentrieren und sagt, ja, den machen wir richtig gut. Da gibt es lecker Essen, da wird eine Bibelarbeit vorbereitet, da, keine Ahnung. Ich will mir verstecken. Oder was war es denn ich? Ja, das wird gut gemacht. Das wird gut vorbereitet. Oder dann hat der Gottesdienst. Wenn wir Gottesdienst machen, dann bereiten wir ihn gut vor. Dann ist der Raum hergerichtet. Dann sind die Stühle so gestellt, dass es geil ist. Dann ist die Band eingeübt. Dann hat der Prediger seine Predigt anständig vorbereitet. Dann ist geheizt. Dann gibt es was zu essen. Also, ja, ihr wisst doch, was ihr, wo ihr Bock drauf habt. Was ihr euch selber wünscht. Was ihr euch vorstellt, so können sein. Und das ist doch das, was Veranstaltungen ausmacht. Der vierte Punkt zum Bereich Struktur ist Öffentlichkeit. Ich habe bei meiner Examenspredigt von meinem Bischof so den Arsch voll gekriegt. Und dementsprechend war dann auch die Note. Weil er zu mir gesagt hat und den Vorwurf, da habe ich lange drüber nachgedacht, war, Herr Roth, Sie sprechen so, als wären Sie im Hauskreis. Dann sagst du, wer in der Predigt? Dann hat er gesagt, nein, nicht wer in der Predigt, sondern wenn Sie beten. Und das, was ich denn mache, ja, ich bete auch frei, ich habe da nichts Ausformuliertes vorne, sondern ich bete halt, was mir gerade ins Sinn kommt. Und ja, das Schöne ist, dass man sich bei uns in der Landeskirche noch im Rücken zur Gemeinde wenden kann, die sieht dann nämlich nicht, ob man rot wird, ob man weint, ob man lacht oder wie auch immer. Und dann habe ich das erste Mal begriffen, was das heißt, wir haben als christliche Gemeinde Öffentlichkeit. Weil unsere Gottesdienste sind ja in der Regel öffentlich, auch bei den Jesus Freaks. Da kann jeder kommen. Da können da die Presse kommen und das aufnehmen und am nächsten Tag steht es in der Zeitung. Öffentlichkeit. Und Öffentlichkeit wirkt nach außen. Und dann ist immer das Entscheidende, wie wirkt eine Gemeinde? Das gilt auch für den Verein und für die Partei. Wie wirkt so eine Versammlung, so eine Gesellschaft, die das Verbund nach außen? Wie wirkt die? Und es wird von außen sehr wohl wahrgenommen. Also die Jesus Freaks werden es im Moment ganz sehr über die Volksbibel wahrgenommen. Wie wirken wir nach außen? Ist das gut? Ist okay. Aber gibt es denn sowas wie ein Gemeindebrief? Kriegen die Leute draußen mit, dass es Jesus Freaks gibt? Die und die Veranstaltungen laufen. Was denn die Gemeinde untereinander, was denn läuft? Gibt es sowas wie ein Gemeindebrief? Gemeindebrief ist ein schönes Wort, oder gibt es halt sowas wie einen kranken Boten? Ein kleines. Nicht bloß im Großen, sondern ein kleines. Gibt es eine Homepage, die was taugt? Gibt es nette Bilderchen da drauf? Oder was man genau, was sind Jesus Christ Veranstaltungen? Was ist die SPD? Was ist die CDU? Gibt es Kontakte zu Gleichgesinnten? Hier steht Geschwistern. Gibt es Kontakte zu Christen und zu anderen Gemeinden in der Stadt? Gibt's die? Wissen die Baptisten, wie es euch geht? Was die Landeskirche davon Bescheid, dass es euch gibt? Und so weiter. Gibt es Hinweise auf die Gottesdienstzeiten etwa, meinetwegen in der normalen Lokalzeitung? Da stehen ja immer alle Landeskirchen Gottesdienste. Warum stehen das Jesus-Freaks nicht? Da steht da drin, wann der Hasenzuchtverein sich zur Jahreshauptversammlung trifft. Und was man überhaupt was von den Jesus-Freaks vor Ort? Oder sind sie dadurch bekannt, dass man sie nicht kennt? Okay. Leitung, Bereiche, Veranstaltungen und Öffentlichkeit, die vier Komponenten, das ist ja schon mal die Struktur und ich denke, die bedingen sich einander. Die sind wichtig. Und so geht es darum, dass ihr träumt, dass ihr Ideen entwickelt. Und das machen wir jetzt. Sind wir beim zweiten Punkt. Ich möchte mit euch jetzt über das Wesen der Gemeinde sprechen. Das Wesen der Gemeinde ist ja eben nicht nur diese gesellschaftliche Struktur, sondern das Wesen der Gemeinde ist ja innen drin. Was macht eine Versammlung von Leuten um die 20 bis 30 aus, dass sie A, christliche Gemeinde sind und B, Jesus Christus? Und jetzt, wie ich sage, wird es auf in Griechisch. Und ich würde es gerne mit euch zusammenfinden. Und dann kriegen wir raus, was ihr euch wünscht und was ihr euch für Ideen vorstellt. Wie gesagt, man messt es gar nicht an dem, was in Darmstadt Fakt ist, sondern einfach, was schön wird vorne. Was seht ihr vielleicht in Frankfurt oder in Nürnberg oder in Stuttgart oder in Hamburg bei den anderen Gemeinden oder bei anderen Baptisten, tralala, wo ist das genau das? Hätte ich auch gern. Oder vielleicht fällt euch was ganz Neues ein. Gut. Bevor wir da einsteigen, die Struktur des Nachdenkens. Es gibt da Struktur für dieses Denken. Stellt euch irgendwie so ein Kreuz vor, also eine vertikale, eine horizontale und die vier Eckpunkte machen wir jetzt nochmal durch. Es gibt, da kommen jetzt vier griechische Wörter, die erkläre ich euch natürlich, innerhalb einer Gemeinde. Und diese vier Grundtypen sind konstitutiv für eine Gemeinde. Ohne sie gibt es Gemeinde nicht, meiner Meinung nach. Das erste ist die sogenannte Martyria. Wie gesagt, es wird griechisch. Martyria kommt vom griechischen Wort Martyros, der Zeuge. Und es wird in der Bibel immer dafür benutzt, dass jemand predigt. Dass jemand Zeugnis von Jesus ablegt. Das kann eine normale Predigt im Sonntagsgottesdienst sein. Das kann im Hauskreis eine Bibelarbeit sein. Das kann eine Evangelisation in der Fußgängerzone sein. Das kann ein Seelsorgegespräch sein, was man in dem Seelsorgegespräch über Jesus spricht. Das kann alles Mögliche sein. Martyria heißt, man spricht über das, was wir im Herzen haben. Man spricht über den, der unser Leben bestimmt. Wir sprechen über Jesus. Das ist die Martyria. Und würde das in einer Gemeinde fehlen, in einer christlichen Gemeinde, ist sie keine christliche Gemeinde. Dann reden wir über Parteiprogramm, oder wie? Das zweite ist die Koinonia. Das bedeutet schlicht und einfach ganz schlicht übersetzt Gemeinschaft. Stellt euch eine Gemeinde vor, in der am Sonntag nur gepredigt wird. Ihr kommt da rein, sagt nicht Hallo zueinander, hockt euch hin, hier vorne labert euch jemand zu, der sagt Amen und ich gehe wieder. Ihr habt keinerlei Gemeinschaft miteinander, ihr kennt euch nicht. Oft haben wir in der Gemeinde gesehen, so läuft in der Landeskirche oder bei den Katholiken auch im großen Teil. Dass Leute zum Gottesdienst kamen bei mir, die habe ich vorher nie gesehen und nachher annehmen, äußerst selten. Zum Beispiel am Heiligabend kam ich eine Dreiviertelstunde, bevor der Gottesdienst losging, in meine Kirche. Und die Kirche war gestopft voll, habe ich noch nie erlebt. Richtig gestopft voll, die standen schon, Dreiviertelstunde vorher. Ich habe mich durchgelegt, ich bin der Pfarrer. und saß dann da und habe mich umgeguckt und ich kannte fast niemand. Und ich wusste, es müssen aber meine Gemeindeglieder sein, gut, bei 2500 Stück aus der Auswahl. Aber die kenne ich nicht, mit denen habe ich nie Gemeinschaft gehabt, die waren nie da. Das waren für mich absolut fremde Leute. Und ich habe gemerkt, dass das fehlt, und das kenne ich bei den Jesus-Fixern besonders, dass wir Koinonia haben, dass wir ein Freundeskreis sind, dass wir uns kennen, dass wir Zeit miteinander verbringen, dass wir wirklich mal trinken gehen miteinander und dass wir uns verstehen. Das ist Koinonia. Würde das fehlen in einer Gemeinde, ist sie keine christliche Gemeinde. Dann ist es wie, wenn ich auf einen Vortrag gehe, und mir ein paar kluge Gedanken anhören, dann gehe ich wieder. Der links oder die rechts von mir interessiert mich. Der dritte Punkt ist die Leiturgia. Das kommt aus dem Griechischen, habe ich eh schon gehört, und bedeutet so viel wie Verehrung, Anbetung, Gottesdienst. Ja, deswegen liegen die beiden also beieinander. Liturgia bedeutet, und jetzt benutze ich das deutsche Wort, was für die meisten Jesus-Fix ein Bu-Wort ist, Liturgie. Bu, genau. Liturgia bedeutet, wir beten, wir machen Lobpreis. Wir gehen für andere Leute vor Gott und halten für Bitte. Betet ihr für die Kranken, die ihr in eurer Gemeinde habt. Betet ihr für die, die Finanzprobleme haben in eurer Gemeinde. Also tut ihr für Bitte für jemanden. Liturgia bedeutet aber auch meinetwegen 24-7. Wir beten eine Nacht durch, eine Woche lang. Oder tun wir im Nachtgebet. Das ist dieser Bereich Liturgia. Und Liturgie ist, wie gesagt, für die meisten von uns ein Bu-Wort, aber wenn ich könnte, würde ich es euch am liebsten so erzählen, dass ihr dieses Bu-Wort einfach zu einem Yeah-Wort macht. weil Liturgie muss verstanden werden. Jetzt die Liturgie, die ihr im Ohr habt, wo, wenn man über Landeskirche oder katholische Liturgie spricht, ja. Und wenn auch der Rabe, der da vorne ist. Aber schaut euch doch mal unsere Gottesdienste an. Unsere Gottesdienste sind hochliturgisch. Ja, weil fast alle Gottesdienste ja nach dem gleichen Schema ablaufen. Grüß dich. Wir haben Lobpreis, wir haben vielleicht Gebet, wir haben eine Predigt. Das ist Liturgie. Und ich weiß nicht, ob ihr schon mal erlebt habt, dass ihr auf einem Festival in einem Gottesdienst wart, wo nur fremde Lieder gespielt wurden. Wie fühlt sich das an? Scheiße, oder? Also ich komme doch nicht in die Anbetung. Das ist mir total fremd. Man mag super Lieder sein, mögen total klasse sein, aber wenn ich die nicht kenne, höre ich mir die an, aber ich komme nicht ins Gebet. Und das ist eine Liturgie. Liturgie hat einen Wiedererkennungswert. Dass man es wieder erkennt im Gottesdienst, dann fühlt man sich wohl. Das ist jetzt der Bereich. Wichtig und befriedigt sind liturgisch. Sind alle. Und der vierte Punkt ist die Diakonie. Und das ist der Liebesdienst. Der Liebesdienst, dass man Leuten, denen es scheiße geht, einfach den Arsch abputzt. Ja? Dass man sich um die kümmert, denen es schlecht geht. Und das gar nicht an die große Glocke hängt, sondern dass man sich einmal bei jemandem blicken lässt, der sturzbetrunken ist. Und sagt, kann ich was tun. Dass man sich bei jemandem blicken lässt, der allein ist, weil niemand leiden kann, weil er stinkt. Oder dass man sich einmal um jemanden kümmert, den jeder disst, aber er anstrengend ist. Das heißt gar nicht, dass es immer angenehme Leute sind, im Gegenteil. Das hat schon oft einen Grund, warum die allein sind. Aber einmal über seinen eigenen Schatten zu springen, ja, ist es so. Dann über seinen Schatten zu springen und sich zu kümmern. Und meine Behauptung jetzt, nach vielem Nachdenken, Beten und Überlegen ist, in jeder Gemeinde muss alles vorhanden sein. Es kann nicht eines fehlen, keinenfalls. Das Problem ist, dass wir aber Verschiebungen haben. Dass eine Gemeinde meinetwegen die Martyria überbetont und es für die Koinonia außer Acht lässt. Dass eine Gemeinde sich im Gottesdienst ergeht und stundenlange Anbetungszeiten hat, aber sich vergisst, um die Armen zu kümmern. Oder dass eine Gemeinde plötzlich so sozial wird und sich nur noch auf den Menschen ausrichtet und bei Gott außer Acht lässt. Und so weiter. Also die Belegung ist also bewusst gewählt. Und jetzt überlegt euch mal für euch, und jetzt halte ich ein paar Minuten meinen Mund, und da würde ich euch danach selber gerne dazu hören, ohne dass jetzt Darmstadt analysiert. Was würdet ihr euch wünschen? Und dann selber mal versucht euch einzuordnen, oder könnt ihr euch auch herstellen, weil ihr seht jetzt das Quadrat, dass ihr sagt, okay, ich würde Darmstadt eher so erleben, also Martyria, das sind ja nicht, nach oben ist immer die Zählung, Martyria und Liturgia wird bei uns besonders betont. Oder besteht eher so, genau in der Mitte, weil wir so dort ausgeglichen. Oder wir kümmern uns hier um die Leuchtung, können wir hier. Okay. Verstanden? Das ist etwa vor Minuten Ruhe, wer das sagen will, kann sich hinstellen. Das ist, was wir uns wünschen? Ja. Und was wir sind. Was ihr euch wünscht. Natürlich habt ihr im Kopf, was es heißt. Ja, gut, das ist ganz einfach.